Dunkel um dich ist und du da draußen einsam bist, nimm meine Hand und halt dich fest, damit der Mut dich nicht verlässt. Und wenn du nicht mehr weiter weißt und du drehst dich nur im Kreis, stell ich mich mit dir in den Wind, weil wir zusammen stärker sind. Ich und du, du, du, du, du. Aufgewacht, weil dir kalt war in der Nacht, dann nehm ich dich in meinen Arm und halt dich bis zum Morgen warm. Fühlst du dich wie im Labyrinth, wo alle Türen verwunschen sind? Dann sieh dich um, ich bin nicht weit, den Ausgang finden wir zu zweit. Ich und du, du, du, du, du. Zusammen, ich und du.